Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, Jena, 25. Mai 98. Goethe ist seit 8 Tagen wieder hier und wird noch wohl einen Monat bleiben. Ein Manuskript von Humboldt über Hermann und Dorothea, welches eine ausführliche Analysis nicht nur dieses Gedichts, sondern der ganzen Gattung, zu der es gehört, samt allen Annexes enthält, beschäftigte uns indessen sehr, weil es die wichtigsten Fragen über poetische Dinge zur Sprache bringt. Die Abhandlung oder vielmehr das Werk, denn es wird gedruckt, ein dickes Buch werden, ist sehr gründlich gedacht, der Geist des Gedichts fein und scharf zergliedert und die Grundsätze der Beurteilung tief geschöpft. Nichtsdestoweniger fürchte ich, es wird lange den Eindruck nicht machen, den es verdient, denn außerdem, dass es mit den bekannten Fehlern des Humboldtschen Stils behaftet ist, ist es für einen allgemeinen Gebrauch noch viel zu schulmäßig steif geschrieben. Bei einem poetischen Geisteswerke muss auch die Kritik und das Resonnement auf gewisse Weise zur Einbildungskraft sprechen, denn sonst entsteht, wie hier der Fall ist, ein nicht zu vermittelnder Sprung von dem Begriff und dem Gesetz zu dem einzelnen Fall und zur Anwendung auf den Dichter. Humboldten fehlt es an einer gewissen notwendigen Kühnheit des Ausdrucks für seine Ideen und, in Rücksicht auf die ganze Traktation, an der Kunst der Massen, die auch im lehrenden Vortrag so notwendig sind als in irgendeiner Kunstdarstellung. Weil es ihm daran fehlt, so fasst der Verstand seine Resultate nicht leicht und noch weniger drücken sie sich der Imagination ein. Man muss sie zerstreut zusammensuchen. Ein Satz verdrängt den andern. Man wird auf vielerlei zugleich geheftet und nichts fesselt die Aufmerksamkeit vollkommen. Sonst aber ist für uns, die an seine Sprache gewöhnt sind, das Werk äußerst gedacht und gehaltreich. Und es ist keine Frage, dass es in seiner Art an Gründlichkeit, Breite und Tiefe, an Scharfsinn der Unterscheidung und an Fülle der Verbindung unter den kritischen Produkten seinesgleichen sucht. Ich werde dir's senden, sobald wir damit fertig sind. Herrn Gries empfehle ich dir seines musikalischen Talents wegen. Auch im Gespräch über Poetika wirst du ihn nicht ganz leer finden, obgleich vieles, was er fühlt und sagt, nur Schlegelscher Nachhall ist. Voss Behandlung der Griechen und Römer ist mir, seine alte Odyssee ausgenommen, immer ungenießbarer. Es scheint mir eine bloße rhythmische Kunstfertigkeit zu sein, die, um den Geist des jedesmaligen Stoffs wenig bekümmert, bloß ihren eigenen und eigensinnig kleinlichen Regeln Genüge zu tun sucht. Ovid ist in solchen Händen noch übler daran als Homer, und auch Virgil hat sich nicht zum Besten dabei befunden. Du scheinst vorauszusetzen, dass ich schneller im Arbeiten bin, als wirklich der Fall ist, ja, als überhaupt möglich ist. Ich habe im höchsten Grade von Glück zu sagen, und es darf keine einzige Unterbrechung durch Krankheit dazwischen kommen, wenn ich medio Oktober mit dem Wallenstein und mit meinem Beitrag zum Almanach fertig bin. Lebe wohl, ich werde unterbrochen. Dein S.